Der Gileadite Jephthah war ein tapferer Held, aber er war der Sohn einer Buhlerin. Gilead hatte Jephthah gezeugt, und als das Weib Gileads diesem Söhne gebar, und die Söhne des Weibes heranwuchsen, vertrieben sie Jephthah und sprachen zu ihm, du darfst in unserer Familie nicht miterben, denn du bist der Sohn eines anderen Weibes. So entwich Jephthah vor seinen Brüdern und nahm seinen Aufenthalt im Lande Tob. Da scharten sich um Jephthah nichtsnutzige Leute, die zogen mit ihm aus. Nach einiger Zeit jedoch begannen die Ammoniter Krieg mit Israel. Als aber die Ammoniter Krieg mit Israel begannen, machten sich die vornehmsten Gileads auf den Weg, um Jephthah aus dem Lande Tob herbeizuholen. Sie sprachen zu Jephthah, komm und werde unser Anführer, so wollen wir gegen die Ammoniter kämpfen. Jephthah erwiderte den vornehmen Gileads, habt ihr nicht einen Hass auf mich geworfen und mich aus meiner Familie vertrieben? Warum kommt ihr nun zu mir, wo ihr in Not seid? Die vornehmen Gileads entgegneten Jephthah, ja, wir sind nun auf dich zurückgekommen, und gehst du mit uns und führst den Krieg gegen die Ammoniter, so sollst du uns als Haupt gelten, allen Einwohnern Gileads. Jephthah antwortete den vornehmen Gileads, wenn ihr mich zurückholt, um den Krieg gegen die Ammoniter zu führen, und Jahwe gibt sie vor mir preis, so will ich euer Haupt sein. Da sprachen die vornehmen Gileads zu Jephthah, Jahwe wolle die Verabredung unter uns hören. Wahrlich, wie du gesagt hast, so wollen wir tun. Darauf folgte Jephthah den vornehmen Gileads, und das Volk bestellte ihn zum Haupt und zum Anführer über sich, und Jephthah trug Jahwe in Mizpah alle seine Anliegen vor. Hierauf schickte Jephthah Gesandte an den König der Ammoniter mit der Botschaft, was willst du von mir, dass du gegen mich herangezogen bist, um mein Land mit Krieg zu überziehen? Der König der Ammoniter erwiderte den Gesandten Jephthahs, Israel hat mir, als es aus Ägypten herzog, mein Land weggenommen, vom Arnon bis zum Jabok und bis zum Jordan, so gib sie nun im Guten wieder zurück. Da schickte Jephthah nochmals Gesandte an den König der Ammoniter und ließ ihm sagen, so spricht Jephthah, Israel hat den Moabitern und Ammonitern ihr Land nicht weggenommen, sondern als sie aus Ägypten herzogen und Israel in der Steppe bis zum Schilfmeere gekommen und nach Kades gelangt war. Schickte Israel Gesandte an den König von Edom mit der Bitte, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom willfahrte nicht. Ebenso sandte es an den König von Moab, er aber wollte nicht. Da blieb Israel in Kades, wanderte durch die Steppe, umging das Land Edom und das Land Moab und gelangte so in das Gebiet östlich vom Lande Moab. Und sie lagerten sich jenseits des Arnon und betraten das Gebiet Moabs nicht, denn der Arnon bildet die Grenze Moabs. Hierauf schickte Israel Gesandte an den Amoriterkönig Sihon, den König von Hesbon. Und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land an meinen Ort ziehen. Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es hätte sein Gebiet durchziehen lassen. Vielmehr zog Sihon all sein Kriegsvolk zusammen, die lagerten sich bei Jazer, und er griff Israel an. Allein Jahwe, der Gott Israels, gab Sihon und sein gesamtes Volk in die Gewalt der Israeliten, dass sie sie besiegten, und Israel das ganze Land der Amoriter, die dieses Land bewohnten, eroberte. So eroberten sie das ganze Gebiet der Amoriter vom Arnon bis zum Jabok und von der Steppe bis zum Jordan. Nun denn. Jahwe, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volke Israel vertrieben, und du willst in ihren Besitz eintreten? Nicht wahr, wem dir dein Gott Chamos zuweist, dessen Land nimmst du in Besitz. Und wen immer Jahwe, unser Gott, vor uns vertrieben hat, in dessen Besitz treten wir ein. Und nun, bist du etwa so viel besser, als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er etwa mit Israel gerechtet oder hat er etwa gegen sie gekämpft? Während Israel in Hesbon und den zugehörigen Ortschaften, in Aror und den zugehörigen Ortschaften und in allen den Städten, die auf beiden Seiten des Arnon liegen, 300 Jahre lang ansässig war, warum habt ihr sie denn in dieser Zeit nicht an euch gerissen? Ich habe dir nicht zuleide getan, aber du tust Unrecht an mir, indem du mich angreifst, Jahwe, der Richter, richte heute zwischen den Israeliten und den Ammonitern. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte, die ihm Jephthah entbot. Da kam über Jephthah der Geist Jahwes, und er zog nach Gilead und Manasse und zog nach Mizpe in Gilead und von Mizpe in Gilead zog er hingegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte Jahwe ein Gelübde und sprach, wenn du in der Zeit die Ammoniter in meine Gewalt gibst, so soll, wer immer aus der Türe meines Hauses heraus mir entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre, Jahwe angehören, und ich will ihn als Brandopfer darbringen. Hierauf zog Jephtha gegen die Ammoniter, um ihnen eine Schlacht zu liefern, und Jahwe gab sie in seine Gewalt. Er brachte ihnen eine gar gewaltige Niederlage bei, von Aror bis gegen Minnit hin, 20 Städte erobernd, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter vor den Israeliten gedemütigt. Als nun Jephtha nach Mizpah zu seinem Hause kam, trat eben seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und im Reigentanz. Sie war sein einziges Kind, außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Als er sie nun erblickte, zerriss er seine Kleider und rief, ach, meine Tochter! Wie tief beugst du mich nieder, gerade du stürzest mich ins Unglück. Habe ich doch meinen Mund aufgetan Jahwe gegenüber und kann es nicht zurücknehmen. Sie erwiderte ihm, mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan Jahwe gegenüber, so verfahre mit mir, wie es von dir ausgesprochen worden ist. Hat doch Jahwe bewirkt, dass du dich an deinen Feinden, den Ammonitern, rächen konntest. Doch bat sie ihren Vater, das möge mir gewährt sein, lass noch 2 Monate lang von mir ab, dass ich hingehe, hinab nach den Bergen, und mein Sterben im Jungfrauenalter beweine, ich und meine Gespielinnen. Er antwortete, gehe hin. Und ließ sie für 2 Monate ziehen. Da ging sie mit ihren Gespielinnen hin und beweinte auf den Bergen ihr Sterben im Jungfrauenalter. Aber nach Verlauf von 2 Monaten kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber nie mit einem Manne zu tun gehabt. Und es war zur Sitte in Israel, von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israels hin, die Tochter des Gileadeiters Jephtha zu besingen, jedes Jahr 4 Tage lang.